Ihr hört den anarchistischen Hörfunk aus Dresden. Jeden dritten Sonntag im Monat, 16 bis 17 Uhr. Bei Coloradio auf 99,3 und 98,4 MHz. Wir reden über anarchistische und anti-autoritäre Ideen in Theorie und Praxis, Geschichte und Gegenwart. Ja, hallo und herzlich willkommen hier beim anarchistischen Hörfunk aus Dresden bei Coloradio. Jetzt ist schon Juli, das heißt, wir haben schon die Hälfte des Jahres hinter uns. Verrückt, und bald ist Weihnachten. Okay, so viel zu den schlechten Nachrichten des Tages. Also, was machen wir heute? Wir haben uns heute ein Thema ausgesucht, was so ein bisschen daraus herankam, dass ja jetzt dieses Jahr 30. Wie sagt man, Jubiläum? Sagt man Jubiläum? Anniversary? Also, ja, genau, der Wende ist, also sozusagen der Vereinigung Deutschlands. Und da gibt's natürlich viel Tamtam, positiven Bezug aus unterschiedlichsten Seiten, ne? Einmal ganz klar, ist jetzt nicht das Schlimmste, dass ein autoritärer Staat abgeschafft wurde. Trotzdem sind natürlich diese Bezüge und ansteigende Nationalismus seit den 90er Jahren auf jeden Fall ein Riesenproblem. Es gibt immer wieder auch Leute, die nach wie vor es schade finden, dass die DDR abgeschafft wurde. Und bei all diesen Debatten und Diskursen ist es eigentlich wie immer so, dass gerade marginalisierte Gruppen in der Gesellschaft vergessen werden. Das heißt, Menschen, die sowieso in der Minderheit waren und die es natürlich auch in der DDR gab, über die redet eigentlich niemand. Mittlerweile hat sich da so ein bisschen was getan. Gerade diese unterschiedlichen Lebensrealitäten in der DDR wurden in den letzten Jahren, oder es haben sich immer mehr Leute dem angenähert, da einen Fokus drauf zu lenken. Und das wollen wir heute auch machen. Wir wollen uns mit den sogenannten VertragsarbeiterInnen beschäftigen und einmal mal so prinzipiell schauen, unter welchen Bedingungen und warum waren die denn überhaupt in der DDR? Wer war da überhaupt? Wie sah da auch vielleicht nochmal eine spezielle Rolle für die Frauen aus? Wie, unter welchen Bedingungen haben die da gelebt? Und natürlich, oder was heißt natürlich, eigentlich sollte es nicht natürlich sein, aber wenn es darum geht, dass Menschen eben in einem Land leben, aus dem sie erstmal ursprünglich nicht kommen, treten oft Konflikte auf. Wir können das auch ganz genau benennen. Es geht um Rassismus und den hat es in der DDR ja eigentlich nicht gegeben, laut Staatsdoktrin. Und deswegen wollen wir uns das heute auch ein bisschen anschauen, wie es denn damit aussah und wie sich heute damit auch noch auseinandergesetzt wird. Bevor wir zu all dem kommen, gibt's aber erstmal noch ein bisschen Musik. Had the chance, would you change the world? Would you change the world? Because I didn't say save the world, I said change the world, improve it, make it better than we find it. We all are capable of changing the world. History is but the biography of great men. History is more accurately considered to be an infinitely large number of infinitesimally small things that we all do and don't do every day. Every day. Whatever you do has an effect on the outcome. Everything you do and everything you don't do has an effect on how things are. Went to sleep, told jokes, smoked cigarettes, played the trumpet. Went to sleep, told jokes, smoked cigarettes, played the trumpet. A of the butterfly effect that physicists talk of. If you had the chance, would you change the world? Save the world. I said change the world. Improve it. Make it better than we find it. Ja, zur Situation der Vertragsarbeiterinnen in der DDR muss man vielleicht erstmal sich anschauen, welche Bedingungen herrschten überhaupt davor, bevor sie kamen und wieso kamen sie dann in die DDR. Nach Gründung der DDR 1949 in den folgenden 20 Jahren verzeichnete sich dann immer eine stärker werdende Abwanderung von Menschen aus der DDR in die BRD oder in andere Nachbarstaaten. Und demzufolge entstand ein Mangel an Arbeitskräften. Ungefähr 3 Millionen Leute waren 1960 schon geflohen. Und 1960 wurden deshalb Vertragsarbeiterinnen aus anderen Ländern angeworben. Und Vertragsarbeiterinnen, das waren Arbeitskräfte in der DDR, welche zeitlich befristet und ohne Integrationsabsicht in diese Gesellschaft nach Deutschland kamen. Diese wurden dann als Facharbeiterinnen ausgebildet, arbeiteten für 2 bis 6 Jahre in Deutschland und sollten danach in die Herkunftsländer zurückkehren. Somit wollte die DDR den sozialistischen Bruderländern durch Unterstützung bei der Ausbildung und Arbeitsmöglichkeiten für die von dort kommende Bevölkerung zu Hilfe kommen. Und der Aspekt der Ausbildung, also sie wurden dann als Facharbeiterinnen ausgebildet, der trat dann später aber immer weiter in den Hintergrund und in den Fokus rückte dann vielmehr die Nutzung der Arbeitskraft, welche dann häufig viel billiger als die Menschen, die in der DDR lebten, genutzt werden konnte. Es war kein ständiger Aufenthalt vorgesehen und die DDR schloss mit anderen Ländern Verträge, um die Bedingungen des Aufenthaltes der Arbeiterinnen festzuschreiben. Darin wurden unter anderem die Aufenthaltsbedingungen, dann rechtliches wie Arbeitsbedingungen und so weiter festgeschrieben. Und die Länder, aus denen Vertragsarbeiterinnen kamen, waren eben unter anderem Polen, Ungarn, Mosambik, Vietnam und im Rahmen der sogenannten sozialistischen Bruderhilfe eben auch Angola, Kuba, Nicaragua und der Jemen. Und zu Beginn in den 1960ern waren es nur einige tausend Arbeiterinnen, die in die DDR kamen. Später wurden es jedoch viel mehr. Hier zwei Gegenüberstellungen vielleicht. 1970 waren es ungefähr 12.000 Vertragsarbeiterinnen und 1989 dann schon 90.000, wovon ungefähr 60.000 aus Vietnam, 15.000 aus Mosambik und 8.000 aus Kuba kamen. Vielleicht Dresden-spezifisch noch, was auch interessant ist, in den 80ern lebten alleine in Dresden 11.000 vietnamesische Arbeiterinnen, was auch eine relativ große Anzahl ist. Die Tätigkeiten, welche von den Arbeitenden ausgeführt wurden, waren häufig Arbeiten in der Leichtindustrie, Konsumgüterindustrie, in der Landwirtschaft und in der Chemieindustrie. Und häufig waren es besonders schlecht bezahlte oder gefährliche Arbeiten, welche von diesen Personen wahrgenommen wurden. Und neben schlecht bezahlter Arbeit war die Arbeit auch häufig körperlich sehr anstrengend und schwer und auch sehr monoton, beispielsweise in einer Textil- oder Schuhfabrik, wo dann immer die gleichen gleichen Bewegungen und Arbeitsgänge gemacht wurden. Und große Zentren, wo Vertragsarbeiter stationiert waren, war eben Chemnitz, Erfurt und Dresden, was sich aus den großen Industriegebieten, die sich dort ansiedelten, begründete. Und die Lebensrealität und der Umgang mit der Bevölkerung für diese Vertragsarbeiterinnen war ziemlich schwierig. Sie wohnten in abgetrennten Wohnungen, welche durch die Betriebe zur Verfügung gestellt wurden. Und die Unterbringung in diesen Wohnungen war zum Teil sehr beengt, weil manchmal sogar 5 oder mehr Personen in einer Zweiraumwohnung lebten. Und da gibt es ein Zitat von Frau Saar, welche den Alltag in den Wohnheimen des VEB Plauener Spitze in Dresden schildert. Das hören wir uns jetzt mal an. Jeweils 5 Personen lebten in einer Zweiraumwohnung. Es war immer laut, vor allem wenn die einzelnen Bewohner in unterschiedlichen Schichten arbeiteten. Die einen kochten, während andere schlafen wollten. Das Leben im Wohnheim wurde durch eine Hausordnung geregelt, deren Bestimmungen äußerst strikt waren. Zum Beispiel war der Aufenthalt in den Wohnheimen prinzipiell nur den Bewohnern gestattet. Gäste mussten sich am Eingang des Wohnheims anmelden. Da wird schon deutlich, es fand eine ziemlich strikte Trennung zwischen den Vertragsarbeitenden und der lokalen Bevölkerung statt. Und demzufolge kam dann auch eine Isolation in diesen Wohnheimen und darüber hinaus ständige Kontrollen durch die Polizei, welche die Zimmer kontrollierten, dass keine anderen Personen anwesend sind, und auch mit Kontaktbeschränkungen mit der lokalen Bevölkerung wurden den Vertragsarbeiterinnen aufgelegt. Und somit war eigentlich ein Teilhaben am öffentlichen Leben und am alltäglichen Leben, was außerhalb des Betriebes stattfand, nur sehr eingeschränkt beziehungsweise gar nicht möglich. Und dadurch, dass kein Nachzug von Familienangehörigen möglich war, auch die Perspektive für diese Arbeiter so klar definiert, dass sie nicht in der DDR bleiben sollten. Also sie sollten quasi nicht ihre Familie mit in die DDR holen können und dann sich dort ein neues Leben aufbauen können. Und die DDR verstand sich also nicht als Einwanderungsland, und eine eigentlich richtige Integration von den Arbeiterinnen in die Gesellschaft war auch politisch unerwünscht. Dann nach der Wende gingen viele Betriebe der DDR, wo die meisten Arbeiterinnen angestellt waren, bankrott, und bis 1991 verloren ungefähr 60% der Vertragsarbeiterinnen ihren Job. Und dann wurde von der BRD versucht, die meisten Arbeiterinnen zurück in die Herkunftsländer zu schicken, und nur sehr wenige Menschen bekamen einen Aufenthaltsstatus in Deutschland. Und wenn, dann mussten die dafür immer sehr stark kämpfen. die Situation der Frauen damals unter den Vertragsarbeiterinnen war natürlich geprägt von den eben schon genannten Bedingungen. Das heißt, das Leben war eigentlich ja geprägt durch eine Isolation und eine Ghettoisierung in der Unterbringung und relativ restriktiven Bestimmungen, was das den Lebensalltag betraf. Hinzu kam, dass viele Frauen, vor allem aus Mosambik, Angola und Vietnam, oft ihre Kinder und Familien zurückgelassen haben und somit eben ihre familiären und sozialen Bindungen von zu Hause eben damit unterbrochen waren und sie hier auch kaum neue aufbauen konnten. Grundlage eben dafür waren prinzipiell erstmal, also warum Frauen auch als Gastarbeiterinnen nach in die DDR gekommen sind, eben einmal Regierungsabkommen, wie vorhin schon genannt, und aber natürlich auch einfach eine ökonomische Situation, die viele dazu drängte. Arbeitslosigkeit und Armut waren eben ein Lebensalltag, der auch Frauen dazu zwang, eben woanders hinzugehen, und damit waren sie dann eben auch die Ernährerin für die komplette Familie. Und hinzu kam oft auch noch, dass es eine Frage von einem sozialen Prestige für die Familie gewesen ist, wenn Frauen dann eben im Ausland oder also allgemein Familienmitglieder im Ausland dann gearbeitet haben. Die Lebensrealität an sich der Frauen dann hier in der DDR war eben neben dieser Isolation vor allem geprägt durchs Arbeiten. Und dort fand eben eine Arbeit im Schichtsystem, 2- oder 3-Schichtsystem statt. Und hinzu kam, dass sie eben nicht irgendwie dezentral untergebracht waren, sondern, wie vorhin auch schon benannt, in sehr überfüllten Wohnheimen. Wir hören jetzt mal ein Zitat einer Arbeiterin, die beschreibt, wie sie das dort wahrgenommen hat. Es ist schwierig. In einer Etage sind wir 38, mit einer Küche, mit 3 Herden und je 3 Platten, die aber nie alle ganz sind. Es ist einfach ganz schlimm. Viele Leute kommen von der Nachtschicht und wollen gleichzeitig kochen. Die anderen wollen schlafen bzw. müssen aufstehen, da ihre Schicht beginnt. In einer Etage gibt es 2 Toiletten. Es ist wie in einer Kaserne. Neben diesen alltäglichen Widrigkeiten, denen die Frauen ausgesetzt waren, war eben die Möglichkeit, soziale Kontakte zu Deutschen zu haben bzw. da Freundschaften aufzubauen, schon sehr reglementiert. Nichtsdestotrotz war es doch so, dass es natürlich immer wieder zu Freundschaften und auch Austausch kam. Das Problem war prinzipiell, dass es gesetzlich so war, dass es ausländischen Frauen untersagt war, Kinder zu bekommen. Beziehungsweise war es so, dass sie im Fall einer Schwangerschaft gekündigt wurden und dann nach Hause geschickt wurden. Hier wurde dann so argumentiert, dass eben die betroffene Frau den Vertrag gebrochen hätte, da sie ja eben als Arbeitskraft nicht mehr zur Verfügung steht. Außerdem wurde damit eben einmal unterbunden, dass sich die Frauen eventuell überhaupt integrieren könnten und vielleicht danach noch in der DDR bleiben wollen, wenn sie jetzt einmal eine Familie gründen würden. So ist es so gewesen, dass eben, wie gesagt, viele Frauen einfach nach Hause geschickt wurden. Es gab einige Ausnahmen, vor allem einige vietnamesische Frauen konnten entbinden hier in der DDR. Da gab es dann verschiedene Regelungen. Einige davon haben dann ihre Kinder nach Hause gebracht und sind dann zurückgekommen und haben hier ohne das Kind weitergearbeitet. Aber prinzipiell war der Druck einfach relativ hoch. Wir hören jetzt von einem Brief von einer vietnamesischen Arbeiterin, die sich an die Zeitschrift Sonntag gewendet hat 1990 und dort einen kurzen Ausschnitt, wie sie ihre Situation empfunden hat. Die Verhaltensnormen der traditionellen vietnamesischen Dorfgemeinden waren streng geregelt und ihre Befolgung unmittelbare Voraussetzung für die Existenz des Einzelnen in der Gesellschaft. Wurde eine unverheiratete Frau schwanger, so musste sie harte Strafen und Beleidigungen über sich ergehen lassen. Ihr wurde der Kopf geschoren und mit Kalk eingestrichen, und sie wurde aus dem Dorf vertrieben. So verteidigte die Gesellschaft ihre Tugend und moralische Reinheit. In der DDR wurden wir mit einem wesentlich anderen Geschlechterbewusstsein und mit anderen Geschlechterrollen konfrontiert. In den ersten Tagen des Aufenthaltes bekommen wir alle vietnamesischen Frauen, egal welchen Alters, von der DDR-Betreuerin die Antibabypille in die Hand gedrückt. Auf diese Weise wurde uns unmissverständlich klargemacht, dass Intimbeziehungen zwischen Mann und Frau außerhalb der Ehe normal sind, für uns aber die Bedingung gilt, dass keine Frau schwanger werden darf. Wir haben also die Situation, dass es unglaublichen Druck von verschiedensten Seiten gibt. Einmal so prinzipiell die Frage der Schwangerschaft an sich, wie die zu Hause aufgenommen wird. Aber eben auch die Sache des Vertragsbruchs, was ich vorhin schon gesagt hatte, dass sie dann eben einfach nach Hause geschickt werden. Hinzu kommt einfach eine überhaupt mangelnde Aufklärung. Auch Probleme bei der Übersetzung haben Frauen, die aus dieser Zeit interviewt wurden, bemängelt. Also dass eben aufgrund eines ganz anderen, auch moralischen Bildes, in dem Frauen vielleicht sozialisiert wurden, es auch überhaupt einfach auch Unklarheiten darüber gab, wie bestimmte Sachen gehandhabt wurden. Und dieser krasse Druck und diese restriktiven Regelungen führt natürlich zu unglaublich viel Angst. Zum einen eben, wie geht das persönliche Leben weiter, sozialer und finanzieller Abstieg, wenn sie nach Hause geschickt werden. Und das führte dann eben zu Zwangsschwangerschaftsabbrüchen. Also es gibt mehrere Fälle, wo Frauen auch mehrere Schwangerschaftsabbrüche durchführen ließen, damit sie eben weiter in diesem Job arbeiten konnten. Hinzu kam, dass es auch dann Situationen gab, deswegen eben Schwangerschaften schon länger waren als eben der Zeitraum, in dem so ein Abbruch hätte durchgeführt werden können. Und es dann auch zu einer Situation kam, wo versucht wurde, selber Fehlgeburten einzuleiten und diese Schwangerschaftsabbrüche vorzunehmen. Also eine unglaublich gefährliche und prekäre und schreckliche Situation für viele der Frauen. Und eben dieses System hat diese Frauen eben überhaupt auch nicht als Person wahrgenommen, sondern es waren einfach nur eine Arbeitskraft, die eben nach einer Nützlichkeit bewertet wurde, unter völlig inhumanen Bedingungen gelebt hatte, auch komplett strukturell rassistisch, sowohl eben institutionell auch dann als dann auch im Alltag. Und obwohl dann im Januar 89 diese Regelung außer Kraft gesetzt wurde, dass eben Frauen direkt nach Hause geschickt wurden gegen ihren Willen und sich eigentlich der Betrieb um die Unterbringung, Kinderkrippe und solche sozialen Belange hätte kümmern müssen, war einfach das Problem, dass sowohl die Frauen als auch den meisten Betrieben diese Regelung überhaupt dann nicht bekannt wurde und die auch trotzdem weiterhin nach Hause geschickt wurden. Circle A. Circle A. Circle A. Circle A, dein anarchistisches Magazin aus Dresden für Solidarität im Alltag. Erscheint alle 3 Monate in allen alternativen Läden in der Stadt. Du willst mitmachen? Kein Problem. Hol dir das Magazin, da steht drin, wie es geht. So, und wir sind hier immer noch beim anarchistischen Hörfunk in Dresden bei Coloradio, dem freien Radio in Dresden. Wir haben heute das Thema der sogenannten Vertragsarbeiterin oder Gastarbeiterin in der DDR und haben uns bisher ein bisschen angeschaut, wer war denn eigentlich, welche Menschen sind denn hier in die DDR gekommen, um zu arbeiten und unter welchen Lebensbedingungen die denn hier arbeiten und leben mussten. Wir haben uns jetzt als letztes ein bisschen damit beschäftigt, unter welchen besonderen Bedingungen Frauen nochmal hier leben mussten und haben festgestellt, dass sie eben ja eigentlich hier nur als Arbeiterinnen betrachtet wurden und ohne irgendwie tatsächlich die Person dahinter zu sehen. Wir haben gehört, dass es Zwangsschwangerschaftsabbrüche gab, weil eben ausländische Frauen in der DDR nicht schwanger werden durften, die im Rahmen dieser Programme hierher gekommen sind, und haben ja auch verschiedene Zitate von Frauen gehört, die über ihre Situation beschrieben haben. Wir können also ja sagen, dass sozusagen diese Frauen, die hier arbeiten mussten, unter verschiedensten, ja einfach unter so einer kompletten Kontrolle waren, einmal durch den Staat oder durch die Staaten, die eben so eine Regelungen geschaffen haben, unter welchen Bedingungen die Menschen denn hier leben mussten und das auch ganz klar kontrolliert haben. Zum Beispiel dann auch ganz praktisch eben in so einer Institution wie Wohnheimbetreuerinnen, die nochmal konkreter dann dafür da waren, vor Ort diese Repression weiterzugeben, die vom Staat da verordnet wurde. Und wir hören auch vor allem von der vietnamesischen Community, dass es dort so war, dass eben Frauen ja einem relativ hohen moralischen Druck auch ausgeliefert war von dem Background, dem sie kam. Und das zum Beispiel beschreiben diese auch, dass zusätzlich noch die eigenen Männer, die eben auch damals aus Vietnam da waren, auch nochmal zusätzlich da so eine moralische Instanz war und da eben so eine Kontrollfunktion hatten. Das heißt, diese Frauen hatten eigentlich überhaupt kein selbstbestimmtes Leben hier, sondern haben unter total, jetzt hätte ich fast abgefuckt gesagt, aber ja, total ab, also total inhumanen, rassistischen Bedingungen leben müssen. Wir wollen euch jetzt vorstellen einen Bericht von so einer Wohnheimbetreuerin, die das ein bisschen aus ihrer Perspektive beschreibt und auch mal aufgeschrieben hat. Genau. 1987 bewarb ich mich für die Tätigkeit als Wohnheimbetreuer. Ich suchte eine Arbeit in der Nähe meines Wohnortes. So konnte ich Familie und Beruf besser in Einklang bringen. Um unseren Einsatz zu rechtfertigen, kam für uns die Kontrolle der Vietnamesen als Hauptaufgabe hinzu. Kontrolliert wurden unter anderem Wohnungskontrolle auf Sauberkeit, Postkontrolle. Des Weiteren wurden wir verpflichtet, sofort nach Bekanntwerden Schwangerschaften bei Vietnamesinnen an die Betriebe weiterzumelden. Für diese Frauen wurde sofort die Rückführung ins Heimatland beantragt. All diese Kontrollmaßnahmen konnte ich noch irgendwie akzeptieren, aber bei dem zuletzt genannten Punkt wurden meine Gefühle als Frau und Mutter angesprochen und ich habe diese Gefühle nicht in Einklang mit der Anordnung bringen können. Im Herbst 1987 wurde bei uns das erste vietnamesische Kind geboren. Die Mutter kam schon schwanger in die DDR. Bei der Einreiseuntersuchung wurde die Schwangerschaft nicht entdeckt. Bis zu dem Zeitpunkt, wo eine Rückführung noch möglich gewesen wäre, hielt die Frau ihre Schwangerschaft geheim. Nachdem das Kind geboren war, kamen Mutter und Kind zurück ins Heim. Hier war natürlich nichts vorbereitet für diese Situation. Mutter und Kind hielten sich im Krankenzimmer auf. Als ich zum Dienst kam, eine Kollegin kümmerte sich gerade um das Kind. Die Mutter war total apathisch. Sie litt unter einem Schock und war nicht in der Lage, das Kind zu versorgen. Es war keinerlei Bekleidung vorhanden. Wir besorgten schnell einiges, aber die finanziellen Mittel waren sehr beschränkt. In meiner Nachbarschaft bat ich um einige Sachen und einen Wäschekorb und erhielt sie auch. Das Kind musste in ein Krankenhaus eingewiesen werden. Wir versuchten auch die Mutter mit unterzubringen. Das Krankenhaus informierte den Betrieb über die Maßnahme, die nötig gewesen wäre, damit das Kind schnell wieder zur Mutter kann. Tägliche Besuche der Mutter im Krankenhaus. Klärung der Lohnzahlung für die Zeit der Nichtberufstätigkeit der Mutter. Unterbringung von Mutter und Kind nicht in einem Massenquartier. Aufstellen eines Kinderbetts und Bereitstellung eines Kinderwagens. Ich begleitete die Mutter in den ersten 4 Wochen täglich ins Krankenhaus, meist in meiner Freizeit, da das Betreuerkollektiv sich schon von Anfang an geweigert hatte, Verantwortung in diesem Fall zu übernehmen. Nach einiger Zeit konnte die Mutter dann das Kind selbstständig besuchen und ich fragte den Stationsarzt nach der Möglichkeit, das Kind für das Wochenende nach Hause zu beurlauben. Der Arzt hielt eine Beurlaubung ins Heim nicht für günstig, war aber mit einer Beurlaubung in meine Wohnung einverstanden. Ich informierte darüber den Betrieb, der untersagte mir dieses Vorhaben. Ich wurde über den Plan des Betriebs unterrichtet. Schnellstmögliche Buchung eines Fluges, sobald Mutter und Kind flugtauglich sind. Das Kind vom Krankenhaus direkt zum Flugplatz und Abtransport beider in die Heimat. Diese Vorgehensweise des Betriebs schockierte mich sehr. Einerseits wurde uns immer so viel von Solidarität und Menschenwürde erzählt. Andererseits diese Handlungsweise. Der Stationsarzt beruhigte mich und half mir. Er meinte, dass er entscheiden müsste, wann das Kind flugtauglich sei. Die Vietnamesin besuchte mich nun regelmäßig. Sie blieb über Weihnachten und Silvester bei uns und es entwickelte sich eine enge Freundschaft zwischen unserer Familie und ihr. Sie fühlte sich bei uns wohl. Bis Anfang Februar waren die finanziellen Fragen sowie auch die praktischen wie Bett und Kinderwagen immer noch nicht geklärt. Das Kind schlief nun in einem alten Kohlenkorb, da der alte Wäschekorb nun zu klein war. Unsere Familie und die vietnamesischen Kollegen unterstützten sie mit Geld. Inzwischen verbot mir der Betrieb den Kontakt mit der Vietnamesin, weil ihn mein Engagement für diese Frau störte. Ihr wurde verboten, mich zu besuchen. Sie sollte das Wohnheim nur zu Spaziergängen bzw. zum Einkaufen verlassen dürfen. Nach 18 Uhr durfte sie das Haus überhaupt nicht mehr verlassen und das wurde auch in schöner Regelmäßigkeit 2-mal am Abend kontrolliert. Wir mussten also andere Möglichkeiten finden, uns zu sehen. Doch es musste heimlich passieren und das war natürlich nicht sehr schön für uns. Es hätte große Schwierigkeiten geben können. Natürlich versuchte man mir, das Leben schwer zu machen. Ich wurde bis an die eigene Wohnungstür hin kontrolliert. Man zog mir Geld vom Lohn ab, versuchte mir die Arbeit zu erschweren. Alles, was ich für die Vietnamesen tat, musste ich heimlich tun. Im April 1988 sollten nun Mutter und Kind endgültig nach Hause gehen. Wieder versuchten wir dagegen zu kämpfen, mit Briefen an den Kombinatsdirektor, mit der Bitte, dass Mutter und Kind nur ihren Urlaub in Vietnam verbringen und die Mutter dann in die DDR zurückkehren kann. Wir hatten Erfolg. Betrieb und Botschaft hatten sich geeinigt. Der Urlaubsflug wurde vorbereitet. 2 Tage vor Flugantritt wurde durch die vietnamesischen Gruppenleiter diese Entscheidung rückgängig gemacht. Das hieß Endausreise mit 20 Kilogramm Handgepäck. Keine Möglichkeit, alle Sachen mit nach Hause zu nehmen. Es konnte nichts mehr dagegen getan werden. Beide mussten nach Vietnam zurück. Da das Kind unehelich geboren wurde und der Kindesvater sich nicht zur Mutter und Kind bekannte, blieb dieser vietnamesischen Mutter nur ein Ausweg. Sie musste ihr Kind in Vietnam weggeben, um wieder in ihre Familie aufgenommen zu werden. Sie bekam in Vietnam keine Arbeit, um sich und das Kind zu ernähren. Mehrere Briefe mit Hilferufen von ihr kamen noch aus Vietnam. Was ich durch andere über das Schicksal der beiden erfahren habe, macht mich traurig und wütend zugleich. Dies waren Auszüge aus einem Bericht einer ehemaligen Wohnheimbetreuerin in der damaligen DDR. We'll be right back. So, und wir sind hier beim anarchistischen Hörfunk bei Coloradio. Unser heutiges Thema dreht sich um das Leben von Gastarbeiterinnen in der DDR. Und tatsächlich ist es so, dass es relativ viele, oder das ist ein Themenbereich, der in diesem ganzen Kontext eigentlich nie betrachtet wird, das Problem rassistischer Übergriffe ist, die es auf jeden Fall auch in der DDR gegeben hat. Politisch gesehen gab es natürlich in der DDR keinen Rassismus, weil es war ja ein antifaschistischer Staat. Da konnte es natürlich keine Nazis und keinen Rassismus geben. Das war Staatsdoktrin. Und tatsächlich sah aber der Alltag vor allem der Gastarbeiterinnen in der DDR anders aus. Er war geprägt durch einen strukturellen gesellschaftlichen Rassismus, einen institutionellen Rassismus, einer Tabuisierung rassistischer Denkmuster, einer Nicht-Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Und ja, letztendlich hatten die Betroffenen kaum Unterstützung und wenig Öffentlichkeit, also eigentlich keine Öffentlichkeit und kaum Unterstützung für, wenn sie davon von solchen rassistischen Attacken betroffen wurde. Der Historiker Harry Weibel forscht eigentlich seit langem über diese rassistischen Delikte in der früheren DDR und stützt sich dabei vor allem auf die Erarbeitung oder die Analyse von Stasi-Akten. Er hat bisher 8600 solcher Delikte in den 40 Jahren SED-Regierung dokumentiert und bei knapp jedem 12. davon, also genau bei 725, sind es wohl ganz klar rassistisch motivierte Angriffe. Und darunter waren auch 200 Anschläge, bei denen tausende Menschen aus 30 Ländern verletzt wurden. Mindestens 10 Menschen kamen ums Leben und einige von ihnen wurden geradezu gelyncht. Von solchen gewaltsamen Attacken waren eigentlich fast alle Gruppen in der DDR Betroffenen, Algerien, Vietnamesen, Mosambikanerinnen und Kubanerinnen. Und eigentlich hat schon bereits vor 25 Jahren Weibel so eine Doktorarbeit über eben das Thema in der DDR vorgelegt und auch 2012 den Band Rassisten in Deutschland herausgebracht. Doch trotzdem hat die Öffentlichkeit eigentlich lange kaum Notiz davon genommen und diesen Mythos von Völkerfreundschaft und dem antifaschistischen Staat hat eigentlich eher weiter fortgewirkt, obwohl es ja dann in den 90er Jahren eigentlich diese Tendenz nochmal bestärkt wurde durch die ganzen rassistischen Attacken. Und ein Beispiel, was Harry Weibel eigentlich auch recherchiert hat, mit dem wollen wir uns jetzt ein bisschen näher beschäftigen. Da hat sich eine Initiative gegründet, die sich 12. August nennt und die in Merseburg aktiv ist. Und wir haben heute eine Vertreterin dazu hier bei uns. Hallo. Hallo. Hast du Lust, uns kurz ein bisschen die Initiative, in der du aktiv bist, vorzustellen und auch noch zu erklären, wie es eigentlich zu dieser Initiative kam? Ja, das kann ich machen. Genau, ich komme von der Initiative 12. August in Merseburg. Wir haben uns dieses Jahr gegründet, einfach weil sich dieses Jahr auch so ein doppeltes Jubiläum quasi gibt. Einmal die 30 Jahre Mauerfall, das wurde ja vorhin auch schon kurz erzählt. Und weil wir eben, also sozusagen öffentliches Jahr des Gedenkens, des Erinnerns und dabei finden wir aber, wird der Fokus einfach immer so auf einen bestimmten Narrativ aus der Geschichte gesetzt und verschiedene Personengruppen fallen da einfach außen vor. Und das sind vor allen Dingen auch Vertragsarbeiterinnen und deswegen haben wir beschlossen, uns mehr auf Vertragsarbeiterinnen zu fokussieren und auch was sozusagen die Mauer für ihr Leben bedeutet hat. Dazu gibt es zum einen eine Kampagne, die heißt Die doppelte Mauer. Das ist ein Zitat von Paulino Miguel, der darin beschreibt quasi, wie Vertragsarbeiterinnen eben zum einen von der Mauer abgeschlossen waren, vom anderen Rest Deutschlands, aber auch von der unsichtbaren Mauer vom Rest der deutschen Gesellschaft. Und dieses Jahr ist auch der 40. Todestag von 2 kubanischen Vertragsarbeitern in Merseburg. Und die wurden am 12. August 1979 ermordet in Merseburg. Und das ist noch immer nicht aufgeklärt. Niemand wurde zur Verantwortung gezogen und das ist eben das Beispiel der größten Gewalt, die aus Rassismus entsteht, was da passiert ist. Und wir wollen eben daran erinnern und wollen dieses Jahr deswegen am 12. August einen Erinnerungsort schaffen und eine Demonstration und eine Gedenkveranstaltung machen. Und kannst du noch ein bisschen genauer erzählen, was da genau passiert ist und welche Leute vielleicht auch beteiligt waren dran? Ja, also in Merseburg waren eben verschiedene Vertragsarbeiter aus Kuba, die haben primär in Leuna gearbeitet. Genau, Merseburg ist ja schon in Sachsen-Anhalt und schon tagelang gab es eigentlich rassistische Ausschreitungen, es gab immer wieder Auseinandersetzungen, die kubanischen Vertragsarbeiter wurden beleidigt, angegriffen, vor allen Dingen dann in der Nacht vom 11. August, da ist so ein Mob von Deutschen quasi durch die Stadt gezogen und hat überall, wo sie kubanische Leute getroffen haben, die verprügelt, daraus entstanden Auseinandersetzungen, es gab nicht viel Rückhalt quasi für die kubanischen Leute vom Staat, von der Gesellschaft. Und so kam es dazu, dass die dann am 12. August quasi, um sich zu rächen, in die Disco an der Saalebrücke gegangen sind. Es kam zu Auseinandersetzungen, woraufhin dann die so 6 bis 10 kubanische Leute versucht haben zu fliehen, sind weggelaufen. Schaulustige haben ihnen den Weg versperrt, woraufhin sie in die Saale gesprungen sind, weil sie nicht wussten, wo sie sonst hin sollen und wurden dann von der Brücke mit Flaschen und Ziegelsteinen beworfen. Und Delfin Guerra und Raul Garcia Paredes sind dabei eben gestorben. Die waren damals 21 und 18. Und erst sogar 3 Tage später hat man die Leichen überhaupt aus der Saale erst geborgen. Ja. Und beteiligt waren dabei viele Leute, wir wissen nicht genau wie viele, aber es können um die 200 Personen gewesen sein, weil eben alle aus der Disco rausgelaufen sind und involviert waren und sozusagen so ein Mob war, der die gejagt hat und sie in Todesangst dann eben erst in den Fluss gesprungen sind. Und da kann ich mir sicherlich vorstellen, dass vielleicht auch heute noch Leute am Leben sind, die auch daran beteiligt waren. Und ihr engagiert euch jetzt in Merseburg dafür, um das wieder ein bisschen mehr in das Gedächtnis der Leute zurückzurufen. Und kannst du vielleicht noch ein bisschen darüber erzählen, welche Erfahrungen ihr in Merseburg gemacht habt, seitdem ihr euch mit diesem Thema beschäftigt als Initiative? Und wie gehen auch die Menschen heute mit diesen Ereignissen um, wenn sie damit konfrontiert werden? Also zum einen ist es schon auch krass, dass in Merseburg eigentlich gar nicht mehr darüber geredet wird, auch nicht öffentlich. Und genau deswegen gibt es wenig Auseinandersetzungen damit und wir haben einen offenen Brief geschrieben an den Bürgermeister, wo wir die Stadt da auffordern, so einen Gedenkort zu ermöglichen und mit zu unterstützen. Darauf kam nie eine Antwort. Also von politischer Seite passiert da nichts. Er hat dann in einem Interview mit der Mitteldeutschen Zeitung, da hat er dann darauf Stellung bezogen und meinte, das wäre jetzt irgendwie, wir müssen jetzt nicht Spekulationen anheizen und so weiter. Zu uns hat er sich aber gar nicht geäußert darauf. Wenn man jetzt Leute in Merseburg fragt, ist es A, schwierig, dass überhaupt jemand darüber redet. Jüngere Leute sind eher aufgeschlossen, haben auch den Brief unterzeichnet, den offenen Brief. Ältere Leute wollen eher nichts damit zu tun haben, einerseits. Andererseits kommt es dann so zu Sachen, es gab über diesen Zeitungsartikel auch so einen Facebook-Post, da haben dann verschiedene Leute drunter kommentiert, wo sie auch zugeben, dass sie quasi an dem Tag dabei waren, schildern teilweise ihre Beobachtungen und meinen, es war ja alles ganz anders. Andererseits behaupten sie, ist ja schon alles in Vergessenheit, wir wissen gar nicht mehr genau, wie das war. Genau. Quasi sowohl seitens der Leute als auch der Stadt nicht so großer Wille, da wirklich bei der Aufklärung mitzuwirken. Genau, sehr wenig. Und es gab, die Familien der Betroffenen wurden sozusagen von der DDR gar nicht darüber informiert, dass wie ihre Kinder zu Tode gekommen sind. Das ist dann bei einer Familie erst vor 2 Jahren von 2 Journalisten passiert, die darüber recherchiert haben und dann die Familie aufgesucht haben. Und die haben daraufhin sozusagen veranlasst, dass das Verfahren wieder aufgenommen wird. Die Staatsanwaltschaft Halle hat es aber auch abgelehnt, weil sie meinten, es gäbe nicht genug Ermittlungsakten von damals, nicht genug Anhaltspunkte und so weiter. Also auf 3 Ebenen wird sich quasi dagegen gewehrt, dass das irgendwie aufgearbeitet wird. Von der Stadt, von der Bevölkerung in Merseburg, aber auch von der Staatsanwaltschaft. Okay. Und sicherlich ist es dann für die Familien auch sehr schwierig, in solcher Ungewissheit zu sein, was mit den Angehörigen passiert ist. Und habt ihr da Kontakt zu den Familien der Toten? So, jein. Also es gibt eben damals durch 2 Journalisten aufgebaut den Kontakt zu der Familie von Raul Garcia Paredes. Und mit denen versuchen wir gerade wieder Kontakt aufzunehmen, um sie einfach darüber zu informieren, was sie machen, was ihre Bedürfnisse sind und sie eventuell auch unterstützen bei der Suche mit Kontakt mit Anwältinnen hier vor Ort. Das ist ja auch gar nicht so einfach. Zu der Familie von Delphine Gerda gibt es tatsächlich bisher noch keinen Kontakt und die denken wahrscheinlich immer noch, dass es ein Betriebsunfall war, weil man ihnen das damals so gesagt hat. Und da suchen wir gerade nach Angehörigen. Ja, genau. Hoffentlich werdet ihr da noch fündig und könnt vielleicht ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen. Und kannst du noch mal bitte kurz die Ziele der Initiative zusammenfassen? Du hast schon gesagt, ihr wollt eine Demonstration organisieren und darüber hinaus noch weitere Ziele? Ja, genau. Also unser primäres Ziel ist natürlich zum einen, dass die Morde juristisch aufarbeitet werden, weil Mord verjährt auch nicht. Und nicht nur diese Morde, sondern eigentlich alle Morde, die in der DDR passiert sind. Allein in Sachsen-Anhalt gibt es noch von Harry Weibel zwei weitere rassistisch motivierte Morde an Antonio Manuel Diogo 1986 in Coswig und Carlos Conceição 1987 in Straßfurt. Das denken wir natürlich mit. Wir fordern auch eine Entschädigung der Familien der Opfer, aber auch, dass generell die Vertragsarbeiterinnen, die in der DDR waren, entschädigt werden. Und dann ist es uns vor allen Dingen auch wichtig, dass ein Gedenkort in der Stadt eingerichtet wird, um eben daran zu erinnern, um ein würdiges Gedenken überhaupt zu ermöglichen und auch daraus an eine historische Verantwortung zu erinnern. Und an die wollen wir auch appellieren, eben dieses Schweigen zu durchbrechen und auch mal das als Rassismus zu benennen, den es eben auch in der DDR gab. Und da hat er eben sein ganzes Gesicht gezeigt, würde ich mal sagen. Genau. Und deswegen machen wir am 12. August eine Demonstration, die auch Bezüge zu heute ziehen will, Kontinuitäten zeigen soll. Die findet ab 17.30 Uhr statt in Merseburg und um 19 Uhr gibt es dann eine Gedenkveranstaltung an der Neumarktbrücke in Merseburg. Die Initiative 12. August und dann wird die Demonstration sicherlich auch am 12. August stattfinden. Genau, 12. August 2019. Okay. In Merseburg. Vielen Dank für das Interview. Gerne. Genau. Und ach so, für mehr Fragen könnt ihr auch auf initiative12august.de noch mehr lesen. Dankeschön. Thank you. Hallo zurück im Studio beim Anarchistischen Hörfunk aus Dresden. In unserer heutigen Sendung haben wir uns mit Vertragsarbeiterinnen in der DDR beschäftigt und möchten jetzt nochmal eine kurze Zusammenfassung und ein Fazit zu diesem Thema abgeben. Und für uns steht auf jeden Fall ein großer Punkt im Mittelpunkt, und das ist quasi die Ausbeutung der Arbeitskraft unter sehr günstigen Rahmenbedingungen, welche die DDR für sich nutzen konnte. Und somit eigentlich auch eine Reproduktion von kolonialen Mustern und kapitalistischen Bedingungen, dass quasi aus anderen Ländern billige Arbeitskräfte nach Deutschland gebracht werden und dann ihre Arbeit hier genutzt wird. Und natürlich auch die Verantwortung den Vertragsarbeitenden gegenüber wurde nach der Wende von der BRD einfach nicht wahrgenommen. Und es wurden zum Teil keine Löhne ausbezahlt, wie eigentlich in diesen Abkommen zwischen den Staaten ausgemacht, weil Löhne mit Staatsschulden verrechnet wurden, welche eben diese Länder, aus denen die Vertragsarbeitenden kamen, mit der DDR hatten. Und deshalb gibt es auch bis heute noch in betreffenden Ländern Proteste von ehemaligen Arbeiterinnen, die eben diese Lohnauszahlungen fordern. Und die Veränderungen der Lebensbedingungen für Vertragsarbeiterinnen steht nicht im Fokus, wenn auch über die Wende gesprochen wird, sondern es herrscht dieser Narrativ von, dass eben wieder Deutschland vereint wird. Und diese Sichtweisen von Vertragsarbeitenden sind eben auch nicht Teil eines kollektiven Gedächtnisses, sprich sie werden einfach ausgeblendet. Und dabei hatten diese Umbrüche besonders auch für sie drastische Auswirkungen, also die Umbrüche der Wendezeit. Quasi einmal der unsichere Aufenthaltsstatus und das Nichtwissen, wie mit der Situation jetzt weiter umgegangen wird. Dann einmal die wirtschaftliche Situation, da eben viele Betriebe aus der DDR aufgegeben wurden und somit viele Leute arbeitslos wurden. Und dann zusätzlich eben noch Anfeindungen und Angst durch wieder erstarkenden Nationalismus. Und darüber hinaus eben auch eine Vermittlung schon in der DDR, aber auch darüber hinaus während der Wendezeit ein Gefühl der Nichtzugehörigkeit, welches eben auch bis heute fortwirkt, da die nationale Identität zur Wendezeit den Fokus auf das Deutschsein eben im Sinne einer Herkunfts- und Kulturgemeinschaft legte. Und somit sieht man eben, dass Ausgrenzung und Rassismus sich von der DDR hin auch über die Wende hinweg fortsetzen. Und im Mittelpunkt steht und stand die nationale Identität der in Deutschland geborenen Menschen, wobei alle anderen Perspektiven eben keine Beachtung bekommen. Und es fand darüber hinaus keine Aufarbeitung und Einordnung dieser ganzen rassistischen Umgangsweisen in der DDR mit den Vertragsarbeiterinnen statt, geschweige denn, dass eben auch rassistische Morde als solche benannt wurden und eben auch in der Öffentlichkeit bekannt sind. Und deswegen können wir eigentlich sehen, dass letztendlich, es gibt einmal die Erzählung, dass nach der Wende eben diese Kombination des Nationalismus zu weiteren Übergriffen und rassistischen Anschlägen führte. Aber vielleicht müssen wir ja doch tatsächlich diese Erzählung auch ein bisschen hinterfragen und sehen, dass es eigentlich eine Kontinuität dieses Rassismus in der DDR ist. Und das, was wir gehört haben an diesen Übergriffen, an diesen Morden und diese Menge an Menschen, die verletzt wurden, das sind Dimensionen, die hier totgeschwiegen werden, die, so wie sie es gerade anfühlt, sich eigentlich auch nur fortsetzen. Also ich würde gar nicht sagen, dass es danach noch schlimmer geworden nach der Wende, sondern es scheint einfach, es hat sich fortgesetzt. Hat vielleicht natürlich so einen Moment nochmal genutzt, um gerade wieder vielleicht so eine Welle von rassistischem Pogrom hervorzubringen. Aber offensichtlich sind genau solche Sachen eben vorher auch schon und immer wieder passiert. Und an dieser Stelle wollen wir gern auch nochmal an einen rassistischen Mord erinnern, der sich in Dresden ereignet hat, eben nach der Wendezeit 1991. Damals wurde Georges Gomandai von Neonazis aus der Straßenbahn gestoßen am Albertplatz und er starb damals an den Folgen dieses rassistischen Angriffs. Termine für die kommende Zeit. Da haben wir einmal am 12. August die Demo in Merseburg, Und dann gibt es schon ein bisschen früher, am 31.07. um 19.30 Uhr in Dresden, einen Vortrag von japanischen Anarchistinnen im Platz da, in der Wernerstraße 11 in Löbtau. Und natürlich nicht zu vergessen die Libertären Tage, welche vom 15. bis 22. September in Dresden stattfinden. Ansonsten ist unsere Sendung wie immer Creative, unsere Musik unserer Sendung wie immer Creative Commons, und die Sendung könnt ihr auf freie-radios.net nachhören oder auf der Webseite des anarchistischen Netzwerks Dresden, and.notraces.net. Und falls ihr Interesse habt, einfach mal mitzumachen, überhaupt gar kein Problem, meldet euch bei uns, schreibt einfach eine Mail an ahad@systemli.org.